Die neue Welt von Achti. Fabio Davaz spielt Oibi. Ahmed Farai spielt Achti. Mohamed Sherifi spielt Mo. Levio Vec spielt Lavi. Hörspiel von 2. Klasse. Es war einmal ein Junge. Er hieß Achti. Sein Freund hieß Oibi. Oibi, sollen wir abmachen? Ja. Sollen wir zum Zauberer? Ja. Sie gingen zum Zauberer. Als sie ankamen, sagte der Zauberer: Kommt, Achti und Oibi, ihr könnt mit mir spielen. Sie spielten mit dem Zauberer circa eine Stunde. Nach einer Stunde sagte der Zauberer wieder: Kommt, Achti und Oibi, ich mache jetzt meinen Trank fertig. Ihr könnt nach Hause gehen. Sie gingen nach Hause. Als sie nach Hause gingen und schliefen, kam auf einmal ein Räuber. Ich nehme Achti mit. Ha, ha, ha. Hey, was willst du von mir? Er nahm ihn mit zum Zauberer. Dort schmiss er ihn in den Kessel. Dann, nach einer Minute, stand er wieder auf und nahm er dich. Er wies ihn auf den Räuber. Der Räuber wurde flachgedrückt. Dann nahm Achti seine ganze Mut zusammen, pupste auf den Räuber, sprang in die Höhe und zerstörte die Welt. Und dann flogen alle in die Höhe. Er sah auch seinen geliebten Freund Oibi. Er kam zu ihm. Und er erweckte ihn. Sie riefen zusammen, so laut sie können. Dann gingen sie auf den Mars. Sie sahen, wie Aliens darum latschten. Dann sagte Achti: Komm, Oibi, schlagen wir sie. Dann wollten sie sie zerschlagen. Aber da konnten sie ihn nie. Sie kamen nie weg vom Fleck. Dann machte Achti ein großes schwarzes Loch. Dann nahm Achti alle die Aliens und werfte sie in das schwarze Loch. Dann ist das Ende.